та хріна штрасе. Гойте, мама, барти, вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунке, налегал без офеню, копі з бруда, пумпе носим боксен. Ота хріна штрасе, гойте, мама, барти, вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунке, налегал без офеню, копі з бруда, пумпе носим боксен. Raus aus dem Haus und ich treff meine Jungs. Stimmung ist Chaos, diese Nacht gehört uns. Wir waren zu dem Club und ich seh schon die Schlange. Die Party beginnt, nein, es dauert nicht mehr lange. Rein in den Club und dann ab an den Schank. Die Kellnerin ist geil, gutes Trinken, vielen Dank. Ratte, eine Flasche Rakia, eine Flasche Wodka. Es zeigt seine Wirkung, denn ich fühle mich wie Gott. Und egal welcher Sound, auf Turbo Folk raus. Die Jungs wollen feiern und ich gebe einen aus. Eine Bombe kommt rein, ich blicke zur Tür. Bruder, hau mir auf die Fresse, wenn ich die nicht verführ. 10 Minuten später, sie auf meinem Schoß. Arsch, Bruder, Bombe, jetzt legt sie los. Ich hab einen harten, wozu länger warten? Nehmen sie aufs Klo und die Party kann starten. Ota Kringer Straße, heute Mama Party. Вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунген, але галбе зовен. Юго біз труда, пумпе носим боксер. Ота Кринга штрасе, гойте мама парті. Вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунген, але галбе зовен. Юго біз труда, пумпе носим боксер. Es ist Party Time, ich geh mit mehr als einem Jugo mitten. Ich bin multikulturell und tanz auch bei einem Jugo Hit. Feiern wie wir, Bruder, du hast keine Chance. Denn wir kippen den Schnaps und noch Wodka Orange. Corona, Heineken, Glück, Gösser und Becks. Alle Mädchen schauen mich an, denn sie wollen nur ficken. Die Hände in die Luft, ja, ich habe noch eine Menge vor. Mache sie wie J-Lo und dance on the floor, wow. Denn ich bin der King auf all diesen Tanzflächen. Mann, nicht weil ich tanzen, aber mit dem Schwanz stechen kann. Oder Kringer Straße oder Party machen auf dem Schwedenplatz. Mir verdammt nochmal egal, Hauptsache ich gebe Gas. Lebe das Nightlife, Nacht für Nacht und Club für Club. Party, Bratte, Nico, Genius, yo, Sam, Kukuk. Wie ich alle die Bottles kippe, einfach weil ich es so dope find. Ich bin hier der Partystar, a.k.a. der Flow King. Ota Kringer Straße, heute Mama Party. Вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунген, але галбе зовен. Юго біз бруда, пумпе носим боксен. Ота Кринга штрасе, гойте мама парті. Вечера се піє, вечера се слави. Цупіл гетрунген, але галбе зовен. Юго біз бруда, пумпе носим боксен. Брате, heute gebe ich Vollgas. Zeig jeder meinen Schwanz, denn ich weiß, sie wollen das. Links nur die Blonden und rechts die Brünetten. Aber alles böse Mädchen, denn ich steh nicht auf die Netten. Jugo Disco Beste, fix diese Techno. Sogar der Araber schreit, eine Brate, let's go. Wir tanzen zu nem Jugo-Hit und saufen im Takt. Alle Scheinwerfer auf uns, weil keiner mehr packt. Dann geh ich an die Bar und ich reiße mein Hemd auf. Ich such eine Reiche und fix sie dann im Penthouse. Stell mich auf die Bar, spritz den Jäger in den Massen. Weiber haben Mund offen und wollen mich anfassen. Ich biete ihnen gleich meinen Jäger in der Hose an. Auf einmal kommt mir so ein Vogel mit ner Rose an. Ich geh runter von der Bar, alle tragen mich auf Händen. Diese Nacht wird im Hotelzimmer enden. Ota Kringa Straße, heute Mama Party. Вечера се піє, вечера се слави. Цуфіл гетрунген, але галбе зовен. Юго біз бруда, пумпе носим боксен. Hallo, warte, Party vorbei, die sind schon weg. Ciao.